Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich unterhalte mich mit Daniel Düngel, einem Mitglied des Landtags NRW, zum Thema Mandatsträgerabgaben und Einkommen eines Abgeordneten. Hallo, bei Sonnenschein, zumindest da, wo ich gerade sitze, habe ich in der Telefonleitung den Daniel Düngel, der sicherlich nicht ganz unbekannt ist, aber sich trotzdem mal eben vorstellen darf. Ja, hallo zusammen, hallo Tobias. Hier ist auch Sonnenschein. Ich sitze im Landtag, bin einer der 20 Piraten hier im Landtag Nordrhein-Westfalen und freue mich über deinen Anruf. Ja, dann können wir ja wieder auflegen. Dann haben wir das ja geklärt. Haben wir das ja auch erledigt. Super, danke fürs Gespräch. Daniel, ich rufe dich an, weil ich mir überlegt habe, dass ich Strafanzeige gegen 20 Piraten erstatten möchte. Ja, zu Recht. Warum? Du kannst ja nicht gleich sagen, zu Recht, wenn du noch gar nicht weißt, warum. Aber ich will es dir verraten. Doch, grundsätzlich schon. Also ich denke, jede Anzeige gegen uns ist wahrscheinlich erstmal berechtigt. Aber trotzdem. Erstmal, ja. Also die Sache mit der Präventivhaft klären wir nachher. Wir müssen ja deswegen mal als Piraten eine Strafanzeige erstatten, denn es steht ja im Raum, dass ihr ein Nettogehalt habt von 10.000 Euro. Und wenn das so ist, heißt das ja, ihr hinterzieht dann Steuern und euren Sozialabgaben kommt ja auch nicht nach und da sind wir im Straftatsbereich. Wie ist das denn? Wie lebt sich denn so, wenn man jeden Monat 10.000 Euro hat, gar keine Sozialversicherung bezahlt und auch gar nichts spendet? Ja, in der Tat wohl illegal. An der Stelle muss ich dir recht geben und möglicherweise über eine Selbstanzeige nachdenken, wenn dem dann tatsächlich so wäre. Nein, also Fakt ist natürlich, ich glaube, das weißt du auch, dass sich das Ganze natürlich schon ein bisschen anders darstellt, unterm Strich. Also bei aller Faxerei, deswegen rufe ich ja tatsächlich an und ich habe den Daniel vorher gefragt, ob ich auch ein bisschen dumm Zeug reden darf, denn so langsam ist das Thema Mandatsträgerabgaben, was wir beide jetzt auch besprechen, ja schon sehr aufgekaut. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe. Nee, ich stimme dir zu. Bei allem Ernst, der da grundsätzlich bei der ganzen Angelegenheit dahinter steckt, denke ich schon, kann man auch ein bisschen sich einen Spaß dazu erlauben und ein bisschen flachsig auch darüber reden. Also ich will trotzdem ganz kurz auf deine Strafanzeige eingehen, die du hoffentlich doch nicht stellen wirst. Soweit ich weiß, werden tatsächlich alle 20 Abgeordneten Steuern bezahlen und auch in einer Krankenversicherung versichert sein. Für die restlichen Sozialversicherungsbereiche, so viel an der Stelle, da sind wir tatsächlich raus, da sind wir befreit zu dem Zeitpunkt. Es gibt zum Beispiel ein eigenes Versorgungswerk für die Landtagsabgeordneten, in dem allein im monatlichen Betrag von über 2.000 Euro, 2.114 Euro sind es, um ganz genau zu sagen, abgeführt wird. Allein da werden aus den über 10.000 Euro dann in Anführungszeichen schon mal nur noch 8.500 Euro Steuern müssen zurückgelegt werden. Wir werden also nachversteuert. Ich muss Anfang nächsten Jahres eine Steuererklärung machen, indem ich dann, ja, oder aus der dann letzten Endes sich ergibt, wie viel Steuern ich dann tatsächlich zu zahlen. Aber auf der gleichen Grundlage wie jeder andere auch. Daniel, dann lass uns das einfach mal wie folgt machen, dass du einfach mal ein bisschen aufschlüsselst, zumindest den öffentlichen Teil, nicht den privaten, wie es denn da so mit dem Einkommen eines Abgeordneten aussieht. Okay, ich werde es versuchen. Ich sitze übrigens gerade dabei und versuche das ja eben auch in meinem Blog so ein bisschen nochmal aufzuschlüsseln mit einer festen Seite, wo das einfach... Der Koch hätte gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, genau. Also, bekannt ist, Abgeordnetenbezüge sind 10.726 Euro für jeden Abgeordneten hier. Bei mir kommt durch das Amt des Vizepräsidenten eine Zulage von 25% dazu, das sind 2.682. In der Folge werde ich jetzt einfach immer so ein bisschen abrunden, damit wir über glatte Summen sprechen. Mhm. Bedeutet also ein Gesamtbrutto für mich persönlich 13.400 Euro. Davon abgezogen wird der Beitrag für das Versorgungswerk hier, also für unsere Rentenversicherung sozusagen. Das sind etwa 2.100 Euro. Mhm. Weiterhin müssen wir unser Einkommen selbst versteuern. Das heißt, die Steuern werden nicht direkt wie bei jedem Angestellten abgeführt ans Finanzamt. Wir müssen im Jahr darauf halt eine Steuererklärung machen und darauf wird unsere Steuerschuld dann sozusagen festgelegt. Bis dahin muss jeder von uns halt eben, naja, sein Geld zur Seite tun. Das kann jeder privat tun auf irgendein Konto oder aber auch beim Finanzamt zum Beispiel eine Steuervorauszahlung beantragen. Das kann jeder. Ja, jetzt lassen Sie mal deinen Sonderfall rausnehmen, weil es nicht alle Vizepräsidenten, warum sie die Zulage bekommen. Das heißt, ich lande jetzt ungefähr bei 8.600 Euro, was ein Otto-Normal-Abgeordneter bekommt, nachdem er seine Rentenansprüche gezahlt hat. Was muss er noch bezahlen von diesen 8.600 Euro? Also die Steuerrücklage bei mir... Lass die Steuerrücklage mal raus, kommen wir gleich zu. Mach mal, okay. Vergiss mal. Was ist noch zu bezahlen von den 8.600 Euro? Von den 8.600 Euro zu bezahlen ist auf jeden Fall die Krankenversicherung. Wir haben die Wahl, wir können uns entweder gesetzlich oder privat krankenversichern. Und soweit ich einen Überblick habe, haben sich sonst für die gesetzliche Krankenversicherung entschieden. Da ist dann letzten Endes der Höchstbeitrag zu zahlen. Der liegt jetzt 2012 bei 875 Euro in der gesetzlichen Krankenkasse. So, dann runden machen wir es auch wieder ganz rund. Dann sind wir bei 7.700 Euro, sage ich jetzt mal, die dann überbleiben. Genau. Okay. So, und dann kommen wir natürlich in den Bereich, wo einfach jeder unterschiedlich hohe Ausgaben dann auch hat. Das sind Ausgaben, die mit dem Mandat zusammenhängen, aber natürlich, ja wie gesagt, individuell von jedem so ein bisschen festgesetzt werden können. Ich fange einfach mal an mit einem Wahlkreisbüro. Mhm. Die meisten von uns werden ein Wahlkreisbüro im eigenen Wahlkreis irgendwo machen. Ich selber werde das in Oberhausen halt auch machen. In Borken 1 und Borken 2 ist noch was frei, ja? Borken 1, Borken 2 ist noch frei. Nicht, dass ich jetzt persönliche Interessen hier einbringen würde. Nein, nein. Nee, natürlich nicht. Ich habe sogar einen Bezug dazu. Mein Schwager, meine Schwägerin wohnen in Bocholt. Aber ich glaube nicht, dass ich da auch noch ein Wahlkreisbüro machen werde. Na okay, jetzt hören wir weiter, ja? Ja, mal sehen. Also Wahlkreisbüro, ich selber rechne etwa mit Kosten um die 700 Euro monatlich. Bleiben 7.000 Euro, okay? Ja, genau. Weiter dazu. Das Wahlkreisbüro, wir gehen jetzt einmal davon aus, jetzt rechne ich immer noch vor Steuer, dass ich gehe aber davon ausgehend, dass du diese Dinge, das sind ja Spesen quasi, auch noch vor Steuer abziehen darfst. Abziehen darf ich sie nicht, aber ich kann sie natürlich bei der Steuer nachher mit berücksichtigen. Entschuldigung, so meine ich das. Ich bin ja kein Steuerberater, ich darf das so sagen. Okay. Reduzieren natürlich zum Teil dann halt eben mit den entsprechenden Sätzen dann meine eigentlich zu zahlende Steuerlast. Aber das heißt nicht, die 700 Euro sozusagen komplett aus ich weiß aber nicht, wie das mit der Krankenversicherung ist. Die kann man ja auch nicht zu 100% ansetzen. Genau. Die habe ich jetzt aber abgezogen. Der Einfachheit halber lasse ich das jetzt auch mal so stehen. Ja. Genau. Gut. Also gehen wir von 7.000 Euro aus, die jetzt noch überbleiben. Dann hat natürlich jeder von uns, jeder von uns muss mobil sein. Das kann ein Auto, das kann ÖPNV, wie auch immer sein. Wir bekommen vom Landtag oder haben jeder vom Landtag eine Karte, womit wir die Züge in Nordrhein-Westfalen und bis nach Berlin kostenfrei nutzen können. Was du nicht kostenfrei nutzen kannst, sind zum Beispiel Bus und Bahn vor Ort. Das heißt, es gibt natürlich dann eben die Alternative, entweder fahre ich mit dem Auto oder ich fahre halt eben mit Bus und Bahn. Mhm. Muss dann aber im Endeffekt hier für Düsseldorf und für meine Heimatstadt mir auch nochmal eine zusätzliche Monatskarte besorgen. Okay, gibt es kein Mitleid für jeder, nein, der privat zur Arbeit fährt, der muss das auch privat bezahlen? Ich sage das nur, weil immer gern gesagt wird, es gibt ja diese Karte, die ein Landtagsabgeordneter hat, aber die gilt halt tatsächlich nur in Anführungszeichen für Züge. Ah, okay. Ich selber fahre mit meinem eigenen PKW. Die Kosten insgesamt monatlich habe ich jetzt hier einfach mal auf circa 700 Euro festgelegt. Das sind Werte, die ich hier, ich sag mal, auch von anderen Abgeordneten habe, etwas, ich sag mal, auf mich natürlich bezogen, was meine eigenen Versicherungsbeiträge angeht, was Kfz-Steuern angeht und so weiter und so fort, den persönlichen Verbrauch etc. pp. Bürobedarf habe ich aufgelistet, Fachliteratur und ähnliche Dinge. Habe ich geschätzt auf durchschnittlich etwa 500 Euro im Monat. Das muss man einfach sagen, alles, was ich irgendwie mir anschaffe für mein Mandat, für mein Büro oder sonst wie, muss ich halt eben aus den Abgeordnetenbezügen bezahlen. Ich kann also nicht irgendwas hier noch irgendwie Geld machen. Ja, dürfte aber nach normalem Verständnis auch einkommensmindernd sich auswirken. Das heißt, dann werden wir bei 6.500 Euro überbleiben. Wie gesagt, fürs Auto würde ich nichts ansetzen, weil das Auto, das hat ja jeder Privaten, hat ja das gleiche Problem. Er muss sich ein Auto kaufen, er muss Sprit bezahlen und hat da steuerlich fast keine Chance, da groß was draus zu machen, obwohl ich das nicht verstehen kann, weil ja eigentlich das eine Investition in den Job ist und keiner fährt ja morgens von was weiß ich, Wesel nach Düsseldorf als Beispiel, eine Stunde Auto, weil es so privat so einen Spaß macht, morgens um 7 Uhr. Ne? Ja, aber gut, anderes sehe ich, Thema. Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Es gibt einige hier, die vorher kein Auto gehabt haben, die sich jetzt auch ein Auto angeschafft haben, weil einfach viele Termine auch wahrzunehmen sind. Und wo es dann einfach auch ein bisschen schwierig wird, das ohne Auto zu machen oder mit öffentlichem Personennahverkehr. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche... Okay, lassen wir erstmal so stehen. Dass du komplett privat rein kannst. Wie auch immer, ist auch... Wir kommen bei 6,5 aus, dafür haben wir die Krankenversicherung voll abgezogen, das gleicht sich dann wieder aus. Okay. Gut. 6,5 komme ich jetzt irgendwie, mit der Rechnung komme ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig klar, aber du weißt, wovon du redest. Ja? Ich hoffe das noch, ja. Okay. ich hab einen Part Kommunikationskosten, also Handy zum Beispiel für mich selber. Ja. Zum Beispiel, ich übernehme die Telefonkosten auch für meinen Mitarbeiter und das Handy, was er halt eben hat, der bekommt also ein dienstliches Handy von mir zusätzlich gestellt. Dazu kann dann zum Beispiel noch kommen Internet-Telefonkosten fürs eigene Wahlkreisbüro etc. pp. Mhm. Dann habe ich mal einen Kostenpunkt von etwa 200 Euro insgesamt angesetzt. Damit müsste man eigentlich auch ganz gut hinkommen. Ich habe zusätzlich noch einen weiteren Part angesetzt. Das sind Spenden an parteifremde Organisationen. Bei mir persönlich macht das ungefähr einen monatlichen Beitrag von 200 Euro aus. Ist noch geschätzt, weil ich damit letzten Endes noch nicht durch bin. Das sind bislang Sachen, die ich vorher teilweise auch schon gespendet habe an Organisationen und die ich jetzt teilweise zusätzlich noch spende. Werde ich für meinen Teil übrigens auch mit der Zeit alles komplett auf meiner Internetseite transparent darstellen, sodass man sehen kann, wo da irgendwelche Gelder hinfließen. Ich persönlich zahle den 1%ig oder den empfohlenen 1%igen Mitgliedsbeitrag an die Piratenpartei. Zahle also nicht nur die 36 bislang, beziehungsweise ab jetzt ja 48 Euro Jahresbeitrag, sondern eben 1% des Einkommens. Bezogen innerhalb meines Blogs habe ich jetzt 1% des Nettoeinkommens, da wäre ich bei 64,19 Euro monatlich. Das bezieht sich dann eben auf meine persönliche Situation dann in dem Moment. Mhm. Dazu kommen natürlich weitere Spenden an die Piratenpartei und dann sind wir an der Stelle natürlich schon bei den Mandatsträgerabgaben. Also ich halte jetzt zwischendurch mal eben fest, so ganz grob nach allen Abzügen, die bei einem, wir haben bei 10.700 Euro angefangen, und ich bin da bei 6,5, ich hoffe, ich hab da stark gerundet richtig gerechnet, bei 6.500 Euro bin ich ausgekommen. Und das wäre ja das Einkommen, was dann noch zu versteuern wäre. Ja, richtig. So. Und wenn man natürlich von 6.500 Euro noch Steuern bezahlt, und wir gehen jetzt mal von dem Ledigen aus, und ich weiß es jetzt nicht, ich sage auch mal Faustformel, 40% dürften dann da ungefähr von abgehen, davon kann man ausgehen. Ja. Bleibt ja tatsächlich so gigantisch viel nicht mehr über im Verhältnis zu dem, was im Rahmen meiner geforderten Strafanzeige, nämlich von 10.000 Euro, im Raum steht. Ne? Ja, also in meiner Rechnung komme ich auf ein verbleibendes Einkommen von 3.550 Euro rundgerechnet. Ich habe noch berücksichtigt, dass ich durchschnittlich etwa, wie gesagt, auch da wieder geschätzt an der Stelle, circa 500 Euro für Partei oder parteinahe Zwecke spenden werde. Das sind einfach, ich sag mal, verschiedene Posten. Das können Posten sein, die ich zum Beispiel jetzt ja bereits dieses Jahr im Wahlkampf selber auch bezahlt habe. Das sind Posten, was weiß ich, nenne jetzt mal beispielhaft diese 100.000 Euro Spendenaktion für die Bundes-IT und so weiter, an der ich mich beteiligt habe. Und eben weitere Spenden. Wir haben nächstes Jahr einen Bundestagswahlkampf bekannterweise zu bestreiten. Ich gehe davon aus, unabhängig dieser ganzen Mandatsträgerabgaben oder nicht Diskussion, wird jeder von uns sicherlich seinen Teil irgendwo dazu beitragen, auch finanziell dazu beitragen. Wie viel das unterm Strich genau wird, ja, weiß man nicht. Ich rechne insgesamt mit einem Betrag von etwa 500 Euro monatlich, werde mich darüber darum, und das ist eigentlich für mich persönlich so der Kernpunkt der ganzen Aktion, ich werde mich eben darauf nicht festlegen lassen. Also ich werde mich nicht schriftlich irgendwo verpflichten, 500 Euro monatlich zu bezahlen. Wenn ich meine, irgendeine Aktion ist unterstützenswert, dann werde ich die eben unterstützen. ja, wenn ich Kreden jetzt zum Beispiel ankomme und sage, wir brauchen irgendeine technische Ausstattung und ich finde das gut und möchte das halt eben übernehmen, dann werde ich das einfach tun. Wenn ich das in dem Moment nicht kann oder nicht möchte. Hatte ich schon gesagt, dass wir noch kein Tonstudio haben? Ja, aber dann wird es, glaube ich, finanziell ein bisschen eng, oder? Ach, das klären wir nachher im Hinterzimmer. Ja, weiter. Okay, müssen wir nachher intransparent. Mhm. Also, für mich, wie gesagt, 3,5, 3,6 bleiben ungefähr über. Ja. Das ist eben auch so der Punkt, der mich in der Diskussion eigentlich gestört hat. Also ich möchte mir eben nicht von irgendjemandem vorschreiben lassen, wie viel Geld ich auszukommen habe. Das habe ich bislang nicht getan. Ich habe schon bislang als Angestellter ein ganz gutes Geld verdient. Habe also da nicht deutlich weniger zur Verfügung gehabt und möchte mich jetzt als Mandatsträger natürlich nicht schlechter stellen an der Stelle. Das sollte, glaube ich, für jeden klar sein, denke ich mir. Ja, da möchte man ja auch vielleicht keinem zu nahe treten, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch viel, also eine Kritik kommt ja erstmal aus dem Bund, so, die geht ja an alle Abgeordneten. Und die Kritik, oder heißt das, Kritik ist, glaube ich, das falsche Wort. Der Bubernd hatte wohl aufgerufen zu einer Spende, was ja soweit erstmal legitim ist, das ist ja auch in Ordnung. Und dass natürlich erstmal die Überlegung, dass die Abgeordneten spenden sollen, weil sie ja auch ein entsprechendes Gehalt, auch sicherlich auch verantwortlich für die Partei bekommen. Und ich glaube auch, dass du mit deiner Rechnung 4.000 Euro zu viel Steuern zurücklegst, ist aber auch ja gar nicht schlimm. Also da geht schon was an Spende und ich finde, das kann man auch, oh, persönliche Meinung, jetzt ist es raus, das kann man auch schlichtweg erwarten. Aber bei den Vorstellungen, die vielleicht so manche haben, heißt es ja dann auch immer, die sollen jetzt mal von dem ganzen Geld was abgeben. Da steht erstmal das ganz obere Gehalt. Ich nehme jetzt auch mal eben den Otto Normal MDL von 10.000 Euro. Dann haben wir die Mitglieder des Abgeordnetenhauses in Berlin, die ja theoretisch nur Teilzeitbeschäftigte sind, die ja auch nur ein, ich glaube, brutto 3,5, irgendwie sowas kriegen die ja nur. Ja, also so, und dann haben wir eine Bundesschatzmeisterin, mit der ich da gerne drüber sprechen würde. Wollte ich letztens, aber da hatte sie keine Zeit. Okay. Naja, Swanelt hatte sich ja geäußert, das muss man auch an der Stelle mal sagen dürfen, dass da 2.500 Euro angemessen wären für jeden Abgeordneten, pauschal über den Kamm. Da sage ich mal, das passt ja von vorne bis hinten nicht. Und wir haben den Faktor, dass eine Besserstellung eines Abgeordneten auch etwas mit einem Demokratiegedanken zu tun hat. Ja. Wir sind in Deutschland, glaube ich, das Land, wo Abgeordnete am wenigsten bestochen werden, zumindest was bekannt wird. Und das hat nicht zuletzt etwas damit zu tun, dass Abgeordnete vielleicht auch in einer Situation sind, die sie ein Stück unabhängiger macht. Ja, ich halte auch den Punkt tatsächlich für sehr, sehr wichtig. Also wir können uns sicherlich darüber unterhalten, ob jetzt 10.700 Euro angemessen sind oder ob vielleicht auch, was weiß ich, 9.000 reichen würden oder 10.000 oder vielleicht müssten es auch 12.000 sein. Die Diskussion, die führe ich gerne mit jedem. Darüber kann man sich unterhalten und da kann ich sicherlich, ich sag mal, in einigen Monaten mehr zu sagen. Aber Fakt ist, dieser Punkt ist enorm wichtig. Also ein Abgeordneter, der diesen Job letzten Endes in Vollzeit ausführt oder mehr als Vollzeit, wenn ich das so auf uns hier beziehe, ausführt, der soll dadurch finanziell unabhängig sein. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich das nicht wäre, muss ich mir eben Gedanken machen, wie komme ich noch zusätzlich letzten Endes an Geld. Das kann ich dann natürlich auf, ich sag mal, ganz normale, legale Art und Weise machen, indem ich einen Nebenjob mache, indem ich vielleicht weiter für meinen bisherigen Arbeitgeber tätig bin oder solche Geschichten. Aber es mag dann auch bei unterbezahlten, in Anführungszeichen unterbezahlten Abgeordneten so sein, dass die dann auch für Bestechungen möglicherweise empfänglich sind. Ich für mich mag das zwar ausschließen, aber wir wissen nun mal aus der Erfahrung, dass es sowas ja gibt. Und von daher ist das Ganze nicht abwegig und ich sehe es halt eben dann tatsächlich so, ein Abgeordneter sollte schon vernünftig bezahlt werden. Das ist übrigens eine Einstellung, die habe ich vorher auch schon gehabt. Die hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier sitze und leicht reden habe. Sondern zu der ich einfach stehe und die ich einfach für richtig und wichtig halte. Ja, ich hatte ja schon ein Gespräch mit Nico zu dem Thema, der die Argumentation geführt hat, dass wir ursprünglich innerhalb der Piratenpartei uns gegen die Mandatsträgerabgaben ausgesprochen haben. Und das natürlich dann tatsächlich verwunderlich ist, warum das jetzt auf einmal anders aussieht. Weil wir Geld brauchen, ist es natürlich fragwürdig, ob da auf alte Forderungen deswegen verzichtet werden muss. Also der Beschluss, auf Mandatsträgerabgaben zu verzichten, der ist ja nicht ganz so alt. Der stammt ja vom letzten Bundesparteitag. Insofern hat mich diese ganze neu aufkommende Situation schon und Diskussion schon ein bisschen auch verwundert an der Stelle. Ne? Also da gibt es eben den Beschluss, dass wir sowas nicht haben wollen. Begriffe wie freiwillige Selbstverpflichtungen und so weiter machen die Sache ja nicht besser. Also freiwillige Selbstverpflichtung ist auch nichts anderes als ein Zwang, und sei es ein moralischer Zwang. Das bringt ja nicht, das ist ja albern. Ich denke, unterm Strich werden alle Abgeordneten ihren Teil dazu beitragen, auch finanzieller Natur. Und ich glaube, dass wir diese Diskussion in dem Sinne, in dem Maße gar nicht so brauchen. Ja, jetzt wird es aber ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die Spende ist freiwillig, dann ist die Frage, machst du das transparent? Verrätst du allen, wie viel du spendest und wofür? Zumindest für die innerparteilichen Dinge. Also ich werde einen Großteil davon werde ich transparent machen, aber es wird sicherlich auch immer einfach Spendenbereiche geben, die man nicht transparent machen kann in der Form, weil du gar keine direkte Spendenquittung oder dergleichen dafür erhältst. Tonstudio Krähennest zum Beispiel. Ja, wenn wir uns jetzt gleich hier eben im Hinterzimmer dann verständigen, dass ich euch das Tonstudio bezahle und du stellst mir keine Spendenquittung aus, weil es eben nicht kannst, dann ist das nicht schwierig mit der Transparenz. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe das im Wahlkampf schon oft so gehandhabt oder auch, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ohne da Persönlichkeitsrechte, sag ich mal, zu verletzen. Also ich habe auch schon Piraten, sag ich jetzt einfach mal, finanziell unterstützt, weil ich vielleicht einfach zum Zeitpunkt irgendwie klamm waren. Dafür kriege ich natürlich keine Spendenquittung. Aber ich halte das für eine sozial sinnvolle und gerechte Sache. Und das möchte ich einfach auch so beibehalten. Fakt ist für mich, den Großteil werde ich transparent darstellen, aber es wird sicherlich einfach Kostenpunkte geben, die ich eben nicht darstellen kann. Aber das muss man sich angucken. Da bin ich in einem halben Jahr vielleicht schlauer, wie das dann am Ende tatsächlich genau aussieht. Ja, der Punkt wäre ja auch, dass wenn du das alles transparent machst, dann wird ja auch die Erwartungshaltung, und auch so funktioniert ja Transparenz, das kann ja auch ein angenehmer Hebel sein, stellt sich damit auch an die anderen Piraten. So, und wenn ich für mich als Abgeordneter entscheide, ja, ich spende nur 50 Euro im Monat, gerate ich ja doch sehr unter Druck, wenn alle das veröffentlichen, ich es nicht tue. Veröffentliche ich es, dann wird man sagen, hör mal, warum spendest du nur 50 Euro? Und dann ist die Sache mit der Freiwilligkeit wieder vorbei. Im Umkehrschluss wissen wir aber auch, wenn entschieden wird, dass davon nichts transparent ist, wird es von 20 Leuten, die einfach Menschen sind, immer welche geben, die sagen, naja, wenn es eh keiner mitkriegt, dann brauche ich auch nicht spenden. Also das ist ein Punkt, Tobias, den sehe ich ganz genauso. Das ist die Gefahr, die wir bei Transparenz haben. Ich für mich habe eben beschlossen, dass ich es gerne transparent veröffentlichen möchte. Wenn das aber irgendwann dazu führt, dass auf andere Abgeordnete dadurch irgendwie ein Druck ausgeübt wird, werde ich das auch sein lassen an der Stelle. Weil okay, ich habe keine Lösung dafür, aber zumindest in deinem Einzelfall ist das eine Lösung, jetzt, dass man so einfach mal eben für sich entscheiden kann. Ja, genau. Ja, Daniel, vielleicht magst du jetzt noch mal eben, wenn wir das Thema Mandatsträgerabgaben erschöpfend behandelt haben, noch mal eben was zu den aktuellen Dingen aus dem Landtag erzählen. Ja, aktuelle Dinge. Also wir haben Sommerpause im Moment und das ist... Aber du bist ja schon mal im Landtag jetzt, das ist ja... Ich sitze im Landtag, bisher im Rest der Sommerpause auch, bis auf 8 Tage, die ich Urlaub gemacht habe. Ich brauche die Zeit selber im Moment auch. Also es gibt einfach wahnsinnig viel zu lesen. Ich habe, wie gesagt, 8 Tage war ich nicht hier. Mein Mitarbeiter selber war auch nicht hier und ich habe hier einen Stapel Papier gefunden. Ich sag mal, der so circa, ich schätze jetzt mal so 30, 40 Zentimeter hoch war. Jetzt das Zeug einfach zu schreddern, finde ich irgendwie auch blöd. Naja, also man muss sich damit beschäftigen. Du wirst hier mit Papieren, Informationen halt eben vollgeschüttet und man muss die natürlich irgendwie handeln können. Und das ist für uns natürlich als neue Abgeordnete nochmal ein Stück weit schwieriger, weil du einfach auch filtern musst. Was ist für dich jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Fakt ist, du musst dir momentan einfach erstmal alles angucken, um dann eine gewisse Routine so in deinen Job reinzukriegen. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Sommerpause zurzeit haben. Man muss sich eben nicht allzu sehr mit Ausschusssitzungen, Plenarsitzungen und so weiter beschäftigen und den Themen, die dort dann behandelt werden, sondern kann sich einfach nochmal ein Stück weit in den Job hier einarbeiten. Und ich glaube, das gelingt mir im Moment eigentlich ganz gut. Ja, auch wenn ihr Sommerpause habt, ich überlege gerade, ob man nicht dann im Rahmen der Sommerpause, ob ich nicht nochmal einen Kontrollbesuch bei euch mache, Dienstag, um mal wieder aufzupassen, ob auch fleißig gearbeitet wird. Und wir machen zum Beispiel, wenn ich da einhaken darf, als einzige Fraktion unsere Fraktionssitzung weiter. Also in allen Fraktionen gibt es keine Fraktionssitzung während der Sommerpause. Mhm. Bei uns findet trotzdem jede Woche die normale Fraktionssitzung statt, dienstags. Es werden ja auch einige im Urlaub sein im Moment, vermute ich mal. Ja. Wie voll ist der Fraktionssaal im Moment? Also wir haben bisher jede Fraktionssitzung, wir waren in jeder Fraktionssitzung beschlussfähig. Das heißt, es waren mindestens 11 Leute da. Mhm. Das war jetzt am vergangenen Dienstag dann auch bisher der schlechteste Besuch. Da waren dann tatsächlich genau 11 Abgeordnete da, weil die restlichen tatsächlich Urlaub hatten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ab nächster Woche wird es schon wieder ein bisschen weniger, also dass insgesamt mehr Abgeordnete sogar da sind. Also im Schnitt sind halt 5, 6, 7 Leute weg. Und ja, eben so bezogen auf die ganze Fraktion ist es einfach so, dass so im Schnitt jeder seine 14 Tage irgendwo Urlaub verbringt. Wie ganz normal vorher als Angestellter, Selbstständiger oder wie auch immer, im Regelfall dann einfach auch. Also da hat sich eigentlich nichts dran verändert. Es gibt keinen bei uns, der jetzt irgendwie hier sagt, ich habe jetzt hier 6, 7 Wochen Sommerpause und ich lasse mich hier gar nicht blicken. Das geht, glaube ich, auch gar nicht. Ja, deswegen ist ja auch schon allgemein festgestellt worden, dass das eine ganz angenehme Sache ist, dass die Sommerpause jetzt gerade halt mal so liegt für die ganzen Neulinge im Landtag, die Alteingesessenen, die schon länger dabei sind, die wissen ja, wie alles funktioniert. Aber trotzdem, genau. wenn ich jetzt mit euch vereinzelt spreche, das hat ja nicht jederzeit von den Abgeordneten dafür, der Seitenhieb musste jetzt sein, habe ich aber das Gefühl, dass ihr tatsächlich immer routinierter wirkt in dem, was ihr da in Düsseldorf treibt. Also ich merke das selber, ich kann ja nur für mich da an der Stelle sprechen und ich merke einfach, dass ich immer ein Stück weit sicherer mit dem Umgang hier werde, mit allen Dingen und mit Strukturen des Landtagsaufbau und so weiter und so fort. Für mich zum Beispiel auch als Vizepräsident, was Geschäftsordnung und den gleichen Kram da irgendwo angeht. Insofern ist das eine für uns wirklich gelungene Sache und willkommene Sache, dass diese Sommerpause da ist und du dich einfach mit vielen Sachen beschäftigen kannst. Schön, dass es nach draußen auch so wirkt, ne, dass wir ein Stück weit Routine in den ganzen Job reinbekommen und ich denke, das wird noch besser mit der Zeit. Ja, wir haben immer noch 5 steigerungsfähige Jahre und ich hoffe dann danach auch nochmal. Okay, Daniel. Wir sind noch nicht auf dem Gipfel, ja. Dann würde ich jetzt sagen, mach nicht zu lange im Landtag und wünsche dir ein angenehmes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Tobi, danke fürs Gespräch und viel Spaß noch. Bis die Tage, danke. Tschüss. Bis die Tage, ciao. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.